Wir hatten nach einem Ort gesucht, wo wir Herren nicht Sklaven sein konnten. Aber Herr seiner selbst ist nur, wer keine Sklaven hat. Wir haben es nicht geschafft, Herren ohne Sklaven zu sein. Ich schlief mit Bernstein, damit du ihn so hassen solltest wie ich. Jamil und ich, wir sind Verbündete der unsterblichen Kultur. Bernstein ist ein Agent der vergehenden Macht. Und weil die Macht weiß, dass sie vergeht, ist sie immer grausam. Bernstein weiß, dass das die vorweggenommene Rache der Macht an der Kultur ist. Er hat mich dazu gebracht, der Geografie des Terrors neue Namen hinzuzufügen. Sprich Dachau, Treblinka und Bergen-Belsen nur aus, wenn du Moskowia, Ramallah und Sarafand sagen kannst. Du kannst die Geschichte unseres Jahrhunderts in Frage stellen, aber nicht die Universalität seines Terrors. Niemand entkommt seinem Stigma, weder die Franzosen in Algier, noch die Nordamerikaner in Vietnam, noch die Mexikaner in Tlatelolco, noch die Chilenen in Dawson, noch die Sowjets in ihrem unermesslichen Gulag. Niemand. Der Pass der Geschichte kennt nur ein Visum, das des Terrors. Ich kehre in meine wahre Heimat zurück, um an der Seite Jamils gegen das Unrecht zu kämpfen, das ein Volk dem anderen antut. Nur so kann ich dem Andenken an den Tod meiner Eltern in Auschwitz treu bleiben. Ich wollte nicht abreisen, ohne mich von dir zu verabschieden. Ich werde diese Platte auf dem Flughafen an dich aufgeben.